Platon heiße ich, mit Zunamen Karatajew. In der Kompanie nannten sie mich immer Falke. Wie soll das nicht arg sein? Moskau ist doch die Mutter von allen Städten. Wie soll es nicht arg sein, wenn man sowas sehen muss, wie die ganze Stadt niederbrennt? Aber der Wurm frisst wohl vom Kohl, und der Kohl hält doch länger aus. So haben nämlich die alten Leute bei uns immer gesagt. Was hast du vom Kohl gesagt? Ich sagte, es steht nicht in unserem Verstand, sondern in Gottes Hand. Wie ist das bei Ihnen, gnädiger Herr? Haben Sie ein Erbgut? Und haben Sie ein Haus? Was sicher doch alles, was Sie sich nur wünschen können. Und eine Frau haben Sie doch auch. Und leben Ihre alten Eltern noch? Ja, ich bin verheiratet. Meine Eltern sind tot, beide. Na, aber Kinderchen haben Sie? Nein. Nun, Sie und Ihre Frau, Sie sind ja wohl noch beide jung. Da kann Gott Ihnen schon noch welche schenken. Hauptsache, Sie leben in guter Eintracht miteinander. Jetzt ist doch alles einerlei. Ja, das ist nicht anders. Bettelsack und Gefängnismauern, das kann jedem passieren. Siehst du, ich war damals noch zu Hause. Wir hatten unseren guten Erbhof, Land genug, bei uns leben die Bauern nicht schlecht. Und das Haus war unser Eigentum, Gott sei Dank. Zu 7 gingen wir mit dem Vater mähen. Wir lebten gut, waren schon ganz ordentliche Bauern. Aber dann kam es. Ich fahre nach Holz in einen fremden Wald. Und wie es Gott gefällt, falle ich dem Waldhüter in die Hände. Man hat mich ausgepeitscht, verurteilt und unter die Soldaten gesteckt. Aber was hat das zu sagen? Sie wollten mir Böses tun. Und es ist doch nur Gutes dabei herausgekommen. Hätte ich nicht gesündigt, so hätte mein Bruder zu den Soldaten gehen müssen. Und mein jüngerer Bruder hatte 5 Kinderchen, aber ich, siehst du, ich habe nur meine Frau zurückgelassen, als ich weg musste. Wir hatten wohl ein kleines Mädchen, aber das hat Gott zu sich genommen, noch bevor ich Soldat wurde. Und dann, also lass mich erzählen, komme ich einmal auf Urlaub. Und da sehe ich, sie haben es noch besser als früher. Der Hof ist voller Vieh, die Weiber sind zu Hause, 2 Brüder auf Lohnarbeit fort, nur Michail, der Jüngste, ist zu Hause. Der Vater sagt, mir ist ein Kind wie das andere. Welchen Finger man sich abbeißt, es tut immer gleich weh. Und wenn sie damals nicht Platon zu den Soldaten geholt hätten, dann hätte Michail gehen müssen. Und dann, denk dir, rief er uns alle zusammen und stellte uns vor den Heiligenbildern auf. Michail, sagte er, komm her, verneige dich bis auf den Boden vor Platon. Und du, Frau, verneige dich auch, und ihr Enkelkinder, verneigt euch auch. Ihr wisst wohl, warum, sagte er. Ja, also so ist das, mein Lieber. Das Schicksal trifft schon den Richtigen. Aber wir knurren immer, das ist schlecht, das ist nicht richtig. Unser Glück, Freundchen, weißt du, das ist wie ein Zugnetz im Wasser. Willst du es herausziehen, da meinst du, es ist dickvoll. Hast du es aber draußen, ist nichts drin. So ist das. Ja, du hast recht. So ist es wirklich. Wie spät mag es wohl sein? Sicherlich ist es schon dunkel draußen. Wie ist das? Du wirst wohl schlafen wollen. Wie? Ja, natürlich. Geh ruhig schlafen. Herr Jesus Christus, heiliger Nikola, Frola und Lavra,

Nach der Schlacht bei Borodino und der Preisgabe Moskaus zog sich die russische Armee zunächst auf der Straße nach Rasan zurück. Doch dann schwenkte sie plötzlich nach Süden ab und marschierte weiter über Krasnaja Pachra in Richtung auf Tarutino. Dank diesem Manöver lösten sich die russischen Streitkräfte von der französischen Vorhut unter Murat, die in der Folge das russische Heer zeitweilig ganz aus den Augen verlor, und näherte sich gleichzeitig den reichen Verpflegungsbasen im Raum von Tarutino. Innerhalb eines Monats, während die französische Armee in Moskau plünderte und die russische ruhig bei Tarutino stand, vollzog sich im Kräfteverhältnis beider Armeen, und zwar ebenso sehr hinsichtlich des Geistes der Truppen wie hinsichtlich der zahlenmäßigen Stärke, eine Verschiebung zugunsten der Russen. Von allen Seiten trafen Nachrichten ein über den Mangel an Tatenlust und Disziplin im französischen Heer. Gleichzeitig wurde das russische Heer durch neue Rekruten aufgefüllt. Diese Verschiebung im Kräfteverhältnis erfuhr eine überraschende Bestätigung, als Anfang Oktober des Jahres 1812 Marquis de Lauriston als Abgesandter Napoleons bei Kutusow erschien. Exzellenz, draußen warten zwei Franzosen, die sich unsere Linie mit der weißen Fahne genähert haben. Danke, Hauptmann. Bringen Sie diese Leute herein. Zu Befehl. Bitte, meine Herren. Sie sind Parlamentäre. Können Sie sich ausweisen? Ich bin General Marquis de Lauriston in Begleitung eines französischen Offiziers. Hier die Papiere. Danke. Was führt Sie hierher? Ich bin im Auftrag seiner Majestät des Kaisers Napoleon gekommen und bitte um eine Unterredung mit dem Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte, dem Fürsten Kutusow. Im Übrigen bin ich erstaunt. Meines Wissens ist Ihnen meine Ankunft vor 3 Tagen durch einen französischen Offizier avisiert worden. Sie werden erwartet. Bitte haben Sie die Güte, mir zu seiner Durchlaucht zu folgen. Nehmen Sie doch Platz. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Haben Sie eine gute Reise gehabt? Danke. Machen Sie sich keine Umstände. Wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sie kommen direkt aus Moskau. Wie man hört, soll die Stadt vollständig niedergebrannt sein. Ja. Die schöne, prächtige Stadt Moskau existiert nicht mehr. Wie ich hörte, wurden von unserer Feldgendarmerie 400 russische Brandstifter auf frischer Tat ertappt. Sie alle erklärten, sie hätten das Feuer auf Befehl des ehemaligen Gouverneurs von Moskau gelegt. Sie wurden füsiliert. 3/4 der Stadt ist verbrannt. Der Krieg ist scheußlich. Wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen, geben Sie uns unsere Pässe, wenn Sie diesen Ausdruck gestatten, und der französische Soldat wird aus Russland abreisen. Das wäre zu einfach. Sie sind uneingeladen gekommen. Nun müssen Sie sich auch auf Französisch wieder empfehlen, das heißt, ohne Abschied zu nehmen. Ist es nicht bedauerlich, dass 2 Nationen, die sich gegenseitig schätzen, einen Vernichtungskrieg gegeneinander führen? Den Krieg haben nicht wir begonnen. Sie haben ja recht. Das alles ist ein großes Missverständnis. Außerordentlich bedauerlich. Wissen Sie, was seine Majestät der Kaiser Napoleon neulich sagte? Ich habe den Krieg gegen den Zaren Alexander stets ohne Animosität geführt. Es hätte nur eines Billets von seiner Hand bedurft, vor oder auch nach der Schlacht von Borodino, und ich hätte sogar den Vorteil, in Moskau einzumarschieren, geopfert. Ein tragisches Missverständnis, das alles. Ein Kompromiss wäre doch das Vernünftigste, finden Sie nicht? Wir entschuldigen uns bei Ihnen, dass wir den Krieg begonnen haben, und wir sind gern bereit, Frieden zu schließen, ohne an den alten Grenzen etwas zu ändern und ungeachtet aller militärischen Vorteile, die sich doch ohne Zweifel in unserer Hand befinden. Wenn das wirklich so wäre, dann wären Sie nicht hier. Ich gebe gern zu, dass Sie in der letzten Zeit uns schätzen zu lernen Gelegenheit hatten, aber könnten Sie uns weiterhin schätzen, wenn wir Sie mit den Waffen in der Hand ruhig abziehen ließen? Sie müssen zugeben, ein solcher Vorschlag klingt nach der Zerstörung riesiger russischer Gebiete, nach der Vernichtung so vieler Städte und Dörfer und nach der Auslöschung Moskaus wie eine neue Beleidigung. Unser Volk ist schrecklich. Wer von Friedensvorschlägen zu sprechen wagte, würde von ihm auf der Stelle getötet werden. Um nun zu dem zu kommen, was mich zu Ihnen führt, Fürst Kutusow. Im Auftrag seiner Majestät des Kaisers Napoleon bitte ich Sie um freies Geleit nach Petersburg. Ich würde dann an Ort und Stelle das Terrain für mögliche Friedensverhandlungen auf höchster Ebene sondieren wollen. Der Kaiser bedauert es außerordentlich, dass es zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen unseren Völkern gekommen ist und wäre an Friedensverhandlungen sehr interessiert. Unter gewissen Bedingungen natürlich. Und? Was wären das für Bedingungen? Ein solcher Friedensschluss müsste für beide Seiten ehrenvoll sein. Wir würden auf jegliche Gebietsansprüche und auf die Nutzung aller errungenen militärischen Positionen verzichten. Marquis de Lorestan, zu meinem Bedauern übersteigt die Gewährung freien Geleits für Sie nach Petersburg meine Kompetenzen. Ich werde also in Ihre Angelegenheit mit Petersburg in Verbindung treten. Und um genaue Verhaltensmaßregeln ersuchen, bis dahin bitte ich Sie, sich zu gedulden. Sie werden von uns in Moskau rechtzeitig informiert werden. In diesem Fall bin ich beauftragt, bis zum Eintreffen der Nachricht Ihres Herrschers einen vorläufigen Waffenstillstand vorzuschlagen. Auch dafür habe ich keinerlei Vollmachten. Ich verstehe. Glauben Sie nicht, dass unsere Dinge verzweifelt stünden. Unsere Armeen sind fast gleich stark. Sie sind Ihren Reserven und Versorgungszentren näher. Aber auch wir empfangen unsere Verstärkungen. Wir sind darüber informiert. In unserem Besitz befinden sich Papiere eines von unseren Leuten abgefangenen französischen Kuriers, wonach Ihr Kaiser vom preußischen König, vom österreichischen Kaiser, von den Königen von Bayern und Württemberg die Entsendung neuer Verstärkungen fordert und seinen Verbündeten empfiehlt, Mitteilungen über diese Verstärkungen in den Zeitungen zu veröffentlichen. Dabei sollen Zahlen genannt werden, die die Wirklichkeit um das Doppelte übertreffen. Ich will offen sein, Marquis. Es ist Ihnen noch immer nicht gelungen, mit Spanien fertig zu werden. Das Bekanntwerden des Misserfolges auch in Ihrem russischen Feldzug würde die französische Position in Europa ernsthaft erschüttern. In der Tat, wir haben durch die Dummheit des Oberbefehlshabers unserer spanischen Armeen einen Misserfolg erlitten und Madrid ist vorübergehend durch die Engländer okkupiert. Aber bald wird sich die Lage dort unten für uns bessern. Wir haben bereits zahlreiche Armeekorps hingeschickt. Im Übrigen, Fürst Kutusow, habe ich Anlass, mich über die barbarische Behandlung zu beklagen. Die russische Bauern den französischen Soldaten, die ihnen in die Hände fallen, angedeihen lassen. Ja, es ist schwierig, dem verzweifelten Volk Einhalt zu gebieten. Einem Volk, das seit 300 Jahren keinen Krieg auf seinem Territorium gekannt hat. Das bereit ist, sich für das Vaterland zu opfern und das keinen Unterschied macht zwischen dem, was üblich ist und was nicht üblich ist in den gewöhnlichen Kriegen. Unser Volk, wenn Sie mir diese Offenheit gestatten, benimmt sich gegen die Franzosen wie gegen die Tartarenhorden Genghis Khans. Ich protestiere. Ich protestiere ganz energisch. Zwischen unseren Soldaten und den Horden Genghis Khans gibt es doch wohl einen Unterschied. Das russische Volk sieht keinen. Unter dem Eindruck dieser Worte und in der Erkenntnis der vollständigen Sinnlosigkeit seiner Bemühungen kehrte Marquis de Lauriston zu Napoleon in den Kreml zurück. Dieser Vorstoß Lauristons bei Kutusow war der letzte von drei gescheiterten Friedensangeboten Napoleons an den Zaren Alexander. Napoleon hatte alle Hoffnungen auf seine Versuche gesetzt, zu einem Friedensschluss mit dem Zaren Alexander zu kommen. Er wusste, dass Europa, für einen Augenblick unterworfen, ihn hasste, dass eine französische Niederlage in Russland auf Europa wie ein Fanal zum Aufstand wirken musste. So war er bereit, einen solchen Frieden an keinerlei Bedingungen zu knüpfen. Das heißt, weder die Abtretung Litauens, den Beitritt Russlands zur Kontinentalsperre gegen England, noch ein französisch-russisches Bündnis zu fordern, wenn er nur äußerlich die Pose des Siegers wahren konnte. Doch nach dem Gespräch zwischen Lauriston und Kutusow hatte Napoleon keine Illusionen mehr, den für ihn so notwendigen Frieden zu bekommen. Als ihn die Nachricht von der Niederlage der französischen Vorhut gegen die Russen bei Tarutino erreichte, gab er den Befehl zum Rückzug aus Moskau. Seit 4 Wochen war Pierre nun in Gefangenschaft. In dieser Zeit mussten er und seine Leidensgefährten fast das Äußerste dessen über sich ergehen lassen, was der Mensch an Entbehrungen ertragen kann. Aber dank seiner kräftigen Konstitution und seiner robusten Gesundheit ertrug Pierre seine Lage leicht. Gerade in dieser Zeit war er so ruhig und mit sich selbst im Einklang, wie es ihm früher aller Mühe zum Trotz nie beschieden gewesen war, weder in der Philanthropie noch in der Freimaurerei, nicht in den Zerstreuungen der großen Welt oder im Wein oder in heroischer Selbstaufopferung oder in seiner romantischen Liebe zu Natascha. Unverständlich und sogar lächerlich erschien ihm jetzt sein Mordplan gegen Napoleon und die Berechnungen, die er mit der kabbalistischen Zahl und dem Tier aus der Apokalypse angestellt hatte, seine Erbitterung gegen seine Frau und sein Eifer, seinen Namen vor den Franzosen geheim zu halten, kamen ihm jetzt nicht nur nichtig, sondern geradezu albern vor. Hier und erst jetzt war Pierre dazu gelangt, ganz zu ermessen, welcher Genuss im Essen liegen kann, wenn man hungert, im Trinken, wenn man dürstet, im Schlafen, wenn man müde ist, in der Wärme, wenn man friert, im Gespräch mit einem Menschen, wenn es einen drängt, zu sprechen und eine menschliche Stimme zu hören. Sagen Sie, Korporal, ist es wahr, dass die französischen Truppen Moskau verlassen wollen? Ich weiß auch nichts Genaues. Aber so viel steht fest, in allen Einheiten werden gewisse Vorbereitungen getroffen. Ein Befehl ist noch nicht gekommen. Aber es sieht aus, als ob Sie recht hätten. Was ich noch sagen wollte... In unserem Schuppen liegt ein todkranker Soldat. Sokolow heißt er. Mit ihm muss irgendetwas geschehen. Sein Zustand ist ernst, Korporal. Da können Sie ganz beruhigt sein, Monsieur. Für solche Fälle haben wir unsere Feldlazarette, nicht wahr? Was die Kranken betrifft, so wird alles Nötige veranlasst werden. Ich bin sicher, dass von unseren zuständigen Kommandostellen für alles Vorsorge getroffen ist. Und dann, Monsieur, Sie brauchen ja nur dem Hauptmann ein Wort zu sagen, wenn er seine Besichtigungsrunde macht. Er wird alles für Sie tun. Ich weiß nicht, Korporal. Ich bin ein Gefangener. Sie sind die Sieger. Nun ja, ich werde es versuchen. Sie können sich auf das verlassen, was ich Ihnen sage. Siehst du, Saint-Thomas, hat der Hauptmann erst neulich zu mir gesagt, der Besuchow ist ein gebildeter Mensch, der Französisch spricht. Er ist ein vornehmer Russe, der Pech gehabt hat, aber er ist ein Mann. Er weiß, worauf es ankommt. Wenn er etwas wünscht, soll er es mir nur sagen. Ihm wird nichts abgeschlagen. Wenn man selber was gelernt hat, dann liebt man die Bildung und anständige Menschen. Ich erzähle Ihnen das, Monsieur, damit Sie es wissen. Hey, Platosch! Wo ist Soldat Platosch? Hier bin ich. Sind die Hemden fertig, alter Gauner? Hä? Was sagst du? Schon fertig. Zugesagt, ausgeführt, muss gehen wie geschmiert. Ich hab für heute versprochen und heute sind die Hemden fertig. Na, Freundchen, hoffentlich passt das Zeug, wenn du die Leinewand verschnitten hast. Ich? Das wäre eine Sünde, nein. Sie selbst? Probier die Hemden an, wenn du willst. Sitzt wie angegossen. Ja, so ist das, mein Falke. Das hier ist ja keine richtige Schneiderwerkstatt und es gibt auch kein richtiges Werkzeug. Und dabei heißt es doch, ohne Werkzeug lässt sich nicht mal eine Laus totschlagen. Ja, schon gut, danke. Gib her. Kannst du rausgeben? Ja. Ich habe nur diesen großen Schein. Sag mal, du Gauner, da müssen doch noch Reste von der Leinwand übrig sein. 3 Rubelchen zurück. Die Hemden werden sich gut tragen. Du wirst deine Freude daran haben. Ja, schon gut. Aber wie ist es mit den Resten? Ach, was willst du denn mit den Resten? Für uns gäbe das feine Fußlappen. Wenn nicht anders, dann... Also hier in Gottes Namen, mehr ist es nicht. Mein Jammer. Na, komm. Behalt's. Mach's gut! Sieh mal an. Da sagt man immer, die Franzosen seien keine Christen. Aber eine Seele haben sie doch auch. Wie die alten Leute bei uns immer sagen, Schweißhand gibt, Eishand hält. Hat selbst kaum was anzuziehen und gibt doch noch was her. Feine Fußlappen werden das. In der Nacht vom 6. zum 7. Oktober begann der Abzug der französischen Armee. Das ungeheure Gepäck jedes Korps, die Wagen, Karren und anderen Gespanne mit der geplünderten Beute, die den Marschällen, Generälen, Offizieren und Soldaten gehörte, der Train und die Artillerie beanspruchten die ganze Straße in einem endlosen Zug. Von allen Seiten tönte, ununterbrochen wie Meeresrauschen, Rädergerassel und Fußgestampf und unaufhörliches wütendes Geschrei und Geschimpfe. Wagen und Karren verhakten sich ineinander, besonders wenn sich vor Brücken diese ganze ungeheure Menschenmasse zusammenstaute, und dann schlug man unbarmherzig aufeinander und auf die Tiere ein. Alle diese Menschen und Pferde wurden gleichsam von einer unsichtbaren Masse vorwärts getrieben, ohne Ausnahme von demselben Wunsch beseelt, so schnell wie möglich vorwärts zu kommen. Alle stießen immerfort die gleichen Schimpfworte aus und hatten alle, ohne Ausnahme, den gleichen Ausdruck tatkräftiger Entschlossenheit und grausamer Kälte. Das Gros der französischen Armee hatte Moskau bereits verlassen, als eines Morgens auch für Pierre Biesuchow und die übrigen Gefangenen der Befehl zum Abmarsch kam. Alle waren marschbereit. Nur der kranke Soldat Sokolow hockte bleich und mager auf seinem Platz. Da sich niemand um ihn kümmerte, setzte sich Pierre für einen Augenblick zu ihm. Aber Sie können mich doch nicht so einfach hier liegen lassen. Ich bin doch Soldat gewesen, hab fürs Vaterland mein Blut vergossen. Ich sage dir doch, das ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht, Sokolow. Sie gehen ja nicht alle weg. In Moskau soll eine französische Garnison zurückbleiben. Ich habe es selbst gehört. Und Sie haben ja ein Hospital hier. Da liegen Ihre eigenen Verwundeten. Pass auf, dir geht's noch besser als uns. Ach, mein Gott und Herr, ich werde sterben müssen. Ich will noch einmal fragen gehen. Achtung! In zwei Reihen antreten zum Abzählen! Los, los, beeilen! Korporal, was geschieht mit dem Kranken, Sokolow? Erinnern Sie sich, wir haben vor ein paar Tagen... Na, jetzt bald! Antreten, habe ich gesagt! Schweinerei, Verfluchte! Wir werden euch Beine machen! Was gibt's hier? Herr Hauptmann, der Soldat Sokolow, er hat Fieber und... Zum Teufel, er wird schon marschieren können. Los, stellen Sie sich in die Reihe. Er liegt im Sterben, Hauptmann. Haben Sie nicht verstanden? Korporal, haben Sie ein Auge auf den Kerl? Los, verdammtes Pack! Vorwärts! In drei Teufels Namen! Unser Leben steht in Gottes Hand, lieber Falke, du. Wir werden auch das überstehen. Schrecklich. Unbegreiflich. Was ist das nur für eine geheimnisvolle Macht, Platon, die die Menschen zwingt, gegen ihren eigenen Willen ihresgleichen hinzumetzeln? Die aus einem biederen und ehrlichen Menschen wie dem Korporal. Ja, das ist er im Grunde. Die ihn zu einer Bestie macht. Warum müssen Sie mich denn immer in die Hacken treten? Haben Sie vielleicht nicht genug Platz auf der Straße? Ach Gott. Sehen Sie doch, Major, was diese Schweinehunde aus unserer Stadt gemacht haben. Samoskvoretsche, Supovo. Ein Wunder, dem Kreml hat das Feuer nichts anhaben können. Sehen Sie doch, halb Moskau ist ja zerstört. Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt. Ganz Samoskvoretsche ist weg. Jetzt sehen Sie es ja selbst. Wenn Sie genau gewusst haben, dass alles abgebrannt ist, wozu reden Sie da noch? Tatsächlich, ein Toter. Und das Gesicht mit Ruß beschmiert. Ach, diese Schweinehunde. Das wollen noch Christen sein. Es ist ein Befehl erlassen, alle kranken Gefangenen, wenn sie nicht marschieren können, zu erschießen. So ein Pack. So ein infames Pack. Selbst die Kanonen haben sie noch mit ihrem Gelumpe behängt. Die Aasbanne. Was die hier alles zusammengeklaut hat. Während des nun folgenden Marsches nach Smolensk nahmen die Auflösungserscheinungen in der französischen Armee von Tag zu Tag rapide zu. Rechts und links der Straße lagen Pferdekadaver in dichten Reihen. Zerlumpte Nachzügler der verschiedensten Truppenteile pendelten von einer Kolonne zur anderen. Und ständig hatte man sich überraschender Kosakenüberfälle zu erwehren. Der sonnige Spätherbst des Jahres 1812 war in einen ständigen, kalten Regen übergegangen. Von den 330 Gefangenen, mit denen Pierre aus Moskau abgerückt war, waren bald nur noch knapp 100 übrig geblieben. Die anderen, vor Hunger, Kälte und Krankheit halbtot liegen geblieben, wurden von den französischen Begleitmannschaften befehlsgemäß erschossen. Auch Platon Karatajew litt seit dem dritten Tag nach dem Abmarsch aus Moskau an Fieber und seine Kräfte ließen mehr und mehr nach. Unser Feuer ist niedergebrannt. Mir ist kalt. Habt ihr noch Platz? Einen Gast soll man nicht von der Schwelle weisen. Setz dich. Na, was macht denn deine Gesundheit? Fühlst du dich besser? Meine Gesundheit? Ach, das ist nicht so wichtig. Gott gibt Kummer durch Krankheit, aber darum noch nicht den Tod. Komm, komm, erzähl weiter. Sie haben ihn also zu Knutenhieben verurteilt, ihm die Nasenlöcher aufgeschlitzt und in die Verbannung geschickt. Und dann? Und dann, mein Bruder, du, vergehen so 10 Jahre oder noch mehr. Der alte Mann ist also auf Zwangsarbeit. In einer Nacht sind die Sträflinge einmal beisammen, wie wir jetzt. Und das Alterchen ist auch dabei. Und da kommen sie so ins Erzählen und jeder sagt, für was er büßen muss und womit er sich vor Gott schuldig gemacht hat. Na, und da fragen sie auch das Alterchen. Großväterchen, fragen sie, für was musst du denn büßen? Und er sagt, ich, meine lieben Brüder, ihr, sagt er, ich muss büßen für meine Sünden und für die Sünden aller Menschen. Aber umgebracht habe ich keinen und habe auch nichts genommen, was mir nicht gehörte. Ich, meine lieben Brüder, ihr, ich war ein Kaufmann und bin mit einem anderen Kaufmann, einem sehr reichen Mann, zum Markajew-Kloster gefahren. Unterwegs kehren wir beide in einem Gasthaus ein. Und am anderen Tag wurde der reiche Kaufmann ermordet und beraubt aufgefunden. Man suchte auch in meinem Zimmer und fand unter meinem Kopfkissen ein blutiges Messer. Ich gräme mich nicht viel um mich, sagte er. Mich hat Gott heimgesucht. Nur meine Frau zu Hause und meine Kinderchen tun mir leid. Und dann fängt das Alterchen an zu weinen. Jetzt war aber unter diesen Sträflingen auch derjenige, der den Kaufmann wirklich umgebracht hatte. Und der geht jetzt also auf das Alterchen zu. Und auf einmal, bums, wirft er sich ihm vor die Füße. Um nichts und ganz unschuldig leidet dieser Mann, Kinderchen. Ich selbst, sagt er, ich habe das getan und dir das Messer unter den Kopf gelegt, während du schliefst. Verzeih mir, Großväterchen. Und was glaubt ihr? Dieser Mörder meldete sich von selber bei der Obrigkeit. Aber bis da ein Gericht war und ein Prozess, das dauerte lange. Und wie es dann soweit war, da kam vom Zaren ein Befehl, den alten Kaufmann freizulassen und ihm eine Entschädigung zu geben. Jetzt suchten sie das Alterchen. Wo ist das Alterchen, das für nichts und unschuldig gelitten hat? Und so suchten sie ihn also. Aber Gott hatte sich schon seiner erbarmt. Das Alterchen war gestorben. Gefangene sammeln! An eure Plätze, Kanaillen! In Marschordnung! Antreten! Der Kaiser! Der Kaiser, der sitzt doch jetzt bei seinen Weibern im Warmen. Aber das sind doch deine Pferde, Kinder. Das ist der Kaiser. Ja. Die Waffe! Die Waffe! Das war er! Napoleon! Sie werden alle krepieren. Lass nur erst mal den Winter da sein. Sehr gut, und wir mit Ihnen. Sie können sich aussuchen, wie Sie zur Hölle fahren wollen. Verhungern, erfrieren, am Fieber verrecken oder abgeknallt werden. Glauben Sie etwa, die lassen uns leben, wenn erstmal Kleidung und Proviant zu Ende gehen? Als die Gefangenen am anderen Morgen aufbrachen, blieb Platon Karatajew entkräftet zurück. Zwei Franzosen standen schwatzend bei ihm. Kurze Zeit später hörte Pierre Bjesuchow von dort, wo Karatajew liegen geblieben war, einen Schuss. Nachdem sich die französische Armee aus Moskau zurückgezogen hatte und in Richtung Smolensk bewegte, trat der Krieg in ein neues Stadium, in das Stadium des Volkskrieges. Von jetzt an beschränkte sich die Tätigkeit der Bauern nicht mehr auf die Jagd und Vernichtung von Plünderern und Nachzüglern, nicht auf den Kampf gegen Verproviantierungsmannschaften und auf ihre Erledigung, obwohl all dies den furchtbarsten und entscheidendsten Schlag darstellte, den die russischen Bauern der französischen Armee zufügten, denn damit hungerten sie sie aus. Unter der Führung von regulären Offizieren, aber auch einfacher Soldaten oder Bauern, bildeten sie Partisanenabteilungen bis zu mehreren tausend Mann. Es gab Formationen, die die Struktur einer regulären Armee übernommen hatten, mit Infanterie, Artillerie, Stäben und allem, was eine reguläre Armee an Erleichterungen und Annehmlichkeiten bieten kann. Es gab berittene, nur aus Kosaken zusammengesetzte Abteilungen. Es gab kleinere, aus Fußvolk und Reitern gemischte. Es gab Scharen, die nur aus Bauern und Gutsbesitzern bestanden. Diese Partisanen vernichteten die große Armee Teil für Teil. Sie sammelten die Blätter auf, die von dem verdorrten Baum des französischen Heeres ganz von selbst niederrieselten. Und manchmal schüttelten sie sogar diesen Baum. Im Verlauf dieses Krieges war auch Denissow Führer einer Partisanengruppe geworden. Bereits den ganzen Tag war er mit seiner Abteilung in den Wäldern längs der großen Landstraße einer aus Kavalleriebagage und russischen Gefangenen bestehenden französischen Kolonne auf den Fersen. Denissow hatte die Absicht, diese feindliche Kolonne zusammen mit Dolochow, der ebenfalls eine Partisaneneinheit befehligte, anzugreifen, obwohl die Franzosen um ein Mehrfaches stärker waren als beide Gruppen zusammen. Der Überfall sollte am folgenden Tag im Morgengrauen stattfinden. Denissow erwartete Dolochow deshalb für den Abend zu einer letzten Besprechung. Herr General, meine Herren, ich habe den Auftrag, Ihnen, General Denissow, diesen Brief zu übergeben. Na schön, geben Sie her. Da reden nun alle, wie gefährlich diese Gegend wäre. Weiß Gott, wie gefährlich. Nicht einem Franzosen sind wir begegnet. Übrigens hatten ich und Kamarow, das ist der Kosak, der mit uns gekommen ist, uns natürlich für alle Fälle vorgesehen. Jeder zwei Pistolen. Rostov! Petja! Ja, warum hast du denn nicht gleich gesagt, wer du bist, Junge? Entschuldigen Sie, Wassili Fjodorowitsch. Ich dachte, Sie würden mich gleich erkennen. Von selber. Oh, du hast dich sehr verändert. Na, ich freue mich, dich zu sehen. Michail Feoklitich, das Schreiben kommt von dem deutschen General, der mit seiner Truppe vor uns hermarschiert. Der junge Mann hier ist ihm zugeteilt. Der Deutsche macht uns den Vorschlag, wir sollen zu ihm stoßen und den Überfall auf den französischen Transportzug mit ihm gemeinsam unternehmen. Das könnte den Deutschen so passen. Nein, Bruder, wir rasieren uns selber. Richtig, wenn Dolochow pünktlich ist. Aber nehmen wir den Transportzug morgen früh nicht, dann schnappen ihn uns solche wie dieser General vor der Nase weg. Aber wer hindert uns? Das Gelände ist günstig. Du meinst, ob Dolochow nun kommt oder nicht, wir müssen zupacken. Ja, das Gelände ist wirklich günstig. Die Infanterie schicken wir unten durch die Sümpfe. Du kommst mit den Kosaken von der entgegengesetzten Seite durch die Niederungen angeritten und ich mit meinen Husaren von hier. Als Signal wird ein Schuss abgefeuert. Durch die Niederungen geht es nicht. Da ist es zu morastig. Die Pferde bleiben stecken. Wir müssen weiter links herum. Herr General, haben Sie sonst noch Befehle für mich? Soll ich vielleicht bei Ihnen bleiben? Befehle? Ja. Kannst du denn bis morgen hier bleiben? Ach, bitte. Darf ich bei Ihnen bleiben? Sag mal, was ist dir eigentlich von deinem General befohlen worden? Sollst du gleich wieder umkehren? Befohlen hat er mir gar nichts. Ich darf doch bleiben, nicht wahr? Na schön, bleib. Na. Und jetzt erzähle mal, wie es dir ergangen ist. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Als ich bei meinem Regiment ankam, wurde ich sofort als Ordonnanz abkommandiert. Dann zum Felddienst bei dem deutschen General, wo ich jetzt noch bin. Ich habe an ein paar kleinen Operationen teilgenommen, bei denen sich einer meiner Soldaten ausgezeichnet hat. Naja, das ist alles. Und wie geht es zu Hause? Ich weiß nicht. Seit dem Brand von Moskau habe ich noch keine Nachricht. Na, mach dir keine Gedanken. Bestimmt haben Sie die Stadt rechtzeitig verlassen. Und alles ist in Ordnung. Also, was meinen Sie, Wassili Fjodorowitsch? Es macht doch weiter nichts aus, wenn ich noch für einen Tag bei Ihnen bleibe. Ich habe ja Befehl, hier Erkundigungen einzuziehen. Na, und so erkundige ich mich eben. Bitte, lassen Sie mich an dem Überfall teilnehmen. Stellen Sie mich nur dorthin, wo es am meisten drauf ankommt. Ich bin ja nicht auf Orden und Ehrenzeichen aus. Wo es am meisten drauf ankommt? Natürlich, mein Junge. Ach, bitte. Geben Sie mir doch ein ganz selbstständiges Kommando, wo ich so richtig kommandieren kann. Oh, Sie brauchen ein Messer, mein Herr. Ja, das Fleisch ist noch etwas zäh. Bitte? Wenn ich Ihnen meins geben darf? Ich danke Ihnen. Wirklich sehr freundlich. Ein ausgezeichnetes Messer. Bitte behalten Sie es. Tun Sie mir den Gefallen. Ich habe noch eine ganze Anzahl solcher Messer. Herr des Himmels, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja Rosinen. Ausgezeichnete Rosinen. Wissen Sie, meine Herren, ganz ohne Kerne. Wir haben einen neuen Marketender. Und der hat großartige Sachen. Ich habe mir gleich 10 Pfund gekauft. Ich bin es so gewohnt, ab und zu etwas Süßes zu essen. Denissow hatte sich schon damit abgefunden, den Überfall auf die französische Kolonne im Morgengrauen allein auszuführen, als Dolochow spätabends doch noch erschien. Petja Rostow hatte bei der Armee viel von Dolochows Tapferkeit und von seiner Grausamkeit gegen die Franzosen erzählen hören. Und seitdem dieser Mann eingetreten war, sah er ihn daher unverwandt an, nahm sich noch mehr zusammen, machte ruckartige Bewegungen mit dem hochgereckten Kopf, um in der Gesellschaft eines Helden wie Dolochow mit Ehren zu bestehen. Nachdem Dolochow etwas gegessen hatte, richtete er sofort eine Menge sachlicher Fragen an Denissow, ohne jemand sonst zu beachten. Man muss dahinter kommen, um was für Truppen es sich bei den Franzosen handelt und wie stark sie sind. Jemand wird hinreiten müssen. Bevor wir nicht genau wissen, wie stark sie sind, können wir es nicht auf einen Kampf ankommen lassen. Ich liebe klare Verhältnisse und Gründlichkeit. Hat jemand von den Herren Lust, mit mir ins französische Lager zu reiten? Uniformen habe ich. Ich reite mit Ihnen. Es ist gar nicht notwendig, dass du hinreitest, Dolochow. Aber dem Jungen erlaube ich es auf keinen Fall. Das wäre ja noch schöner. Warum soll ich denn nicht mitreiten? Weil es keinen Sinn hat. Sie müssen mich schon entschuldigen, aber... Also, ich reite und basta. Nehmen Sie mich mit? Warum nicht? Sag mal, Denissow, hast du denn keinen lebenden Gefangenen? Nur einen kleinen französischen Trommlerjungen, heute gefangen genommen. Hat aber von nichts eine Ahnung. Ich habe ihn bei mir behalten. Na, und was tust du mit den übrigen? Die schicke ich mit einem Anschreiben weg und lasse sie mir den Empfang bescheinigen, wie das jeder andere auch tut. Ich habe noch keinen auf dem Gewissen. Ist das für dich denn wirklich so schwierig, 30 oder 300 Mann unter Bewachung in die Stadt zu schicken, dass du lieber, ich sag's ganz offen, deine Soldatenehre besudelst? Wenn das junge Gräflein hier mit seinen 16 Jahren solche Liebenswürdigkeiten äußern würde, so ginge das schließlich an. Aber du solltest so etwas schon längst überwunden haben. Aber ich sage doch gar nichts. Ich sage nur, dass ich unbedingt mit ihnen reiten will. Aber Leute wie wir beide, Bruder, sollten solche Liebenswürdigkeiten beiseite lassen. Wir wissen ja Bescheid, was es mit deinen Empfangsbescheinigungen auf sich hat. 100 Mann schickst du hin und 30 kommen an. Sie sterben unterwegs vor Hunger oder sie werden totgeschlagen. Läuft es nicht auf dasselbe hinaus, wenn man sie gar nicht erst mitschleppt? Natürlich läuft es auf dasselbe hinaus, das lässt sich nicht leugnen. Aber ich will es nicht auf mein Gewissen nehmen. Du sagst, sie sterben, schön. Aber ich will es nicht gewesen sein. Wenn es nach den Franzosen ginge, hätten sie mich schon 20 Mal gefangen genommen. Und wenn sie uns fangen, mich und dich mit deiner ganzen Ritterlichkeit, so hängen sie uns ohne Unterschied an den nächsten Ast. Aber jetzt zur Sache. Ich habe 2 französische Uniformen mitgebracht. Also, wie ist es? Reiten wir zusammen? Ich? Ja, ja, unbedingt. Was für ein Unsinn! Das erlaube ich nicht auf gar keinen Fall! Dolochow, sei du wenigstens so vernünftig, lass den Jungen hier! Ich reite auf jeden Fall mit. Auch ich bin klarer Verhältnisse und Gründlichkeit gewöhnt. Das müssen Sie doch zugeben, wenn man nicht genau weiß, wie stark Sie sind. Davon kann das Leben von Hunderten abhängen. Und wir sind bloß 2. Und dann möchte ich auch so furchtbar gern. Und ich reite also mit. Ganz bestimmt, unter allen Umständen. Versuchen Sie gar nicht erst, mich zurückzuhalten. Dann gehe ich erst recht. Wenn wir reinfallen, ich ergebe mich nicht lebendig. Wer da? Ulanen vom 6. Regiment. Parole. Sagen Sie doch, ist Oberst Gerard hier? Parole, habe ich gesagt. Pass mal auf, mein Bürschchen. Wenn ein Offizier seine Runde macht, so haben ihn die Posten nicht nach der Parole zu fragen. Verstanden? Ich frage Sie, wo der Kommandeur und die Offiziere sind. Gleich hier auf dem Hof. Am 2. Feuer. Bonjour, meine Herren. Bist du es, Clément? Woher in 3 Teufelsnamen? Oh, Entschuldigung. Eine Verwechslung. Womit kann ich dienen? Mein Kamerad und ich, wir sind durch einen Kosakenüberfall von unserem Regiment versprengt worden. Meine Herren, haben Sie Nachricht, ob sich das 6. Ulanenregiment vor oder hinter Ihnen befindet? Bedauerlich, aber wir wissen ebenso wenig wie Sie. Falls Sie auf die Abend zu berechnen, so kommen Sie zu spät. Oh, wir haben keinen Hunger. Wir haben alles Nötige bei uns. Wir wollen auch gleich weiter. Von welchem Regiment sind Sie, meine Herren? Ach, sind das Zeiten. Ist man auf dieser Straße wenigstens einigermaßen vor den Kosaken sicher? Diese Banditen sind doch überall. Aber ich bitte Sie, die Kosaken sind doch nur für Nachzügler gefährlich, wie für mich und meinen Kameraden. Diese Kerle würden es niemals wagen, größere Abteilungen wie die ihrige zu überfallen. Wie stark ist eigentlich Ihre Abteilung? Na, 3 Bataillone. Wir führen russische Kriegsgefangene mit uns. Und alles gesund? Keine Ausfälle in der Mannschaft? Genügend Proviant? Wozu interessieren Sie sich so dafür? Na, hören Sie, mein Herr, wer interessiert sich in diesen Zeiten nicht dafür? Ja, also, wir wünschen Ihnen viel Glück, meine Herren. Leben Sie wohl, wir müssen weiter. Die haben Verdacht geschöpft. Nicht umsehen. Hast du dir alles genau angesehen und zugehört? Mhm. Sie haben etwa doppelt so viele Leute wie wir. Ich reite also zu meiner Abteilung. Sagt Denissow, beim Morgengrauen auf den ersten Schuss. Wie verabredet, fand im Morgengrauen der Überfall auf die französische Kolonne statt. Die überraschten Franzosen wurden überrannt, sie wurden getötet, flohen oder gaben sich gefangen. Zu den wenigen Opfern, die der Überfall die russischen Partisanen gekostet hatte, gehörte Petja Rastow. Eine Kugel hatte ihn in den Kopf getroffen. Unter den von Denissow und Dolochow befreiten russischen Kriegsgefangenen befand sich auch Pierre Biesuchow. Wir brachten den 11. Teil einer Funkbearbeitung des Romans »Krieg und Frieden« von Lew Tolstoi. Die Personen und ihre Darsteller: Pierre, Hans-Peter Minetti. Natascha, Jutta Wachowiak. André, Fred Düren. Gräfin Rastowa, Gisela Morgen. Petja Rostov, Peter Gröger. Denisov, Erik S. Klein. Dolochow, Klaus Piontek. Karatajew, Jochen Thomas. Kutuzov, Maximilian Larsen. Loristan, Norbert Christian. In weiteren Rollen hörten Sie Gerd Biewer, Siegfried Weiß, Uwe Detlef Jessen, Wolfgang Lohse, Fred Ludwig, Albert Zahn, Fritz Ernst Fechner, Detlef Witte, Willi Porath, Gerhard Rachold und andere. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Mitschinski. Schnitt Monika Buley, Ton Hans-Jürgen Wollermann, Regieassistenz Lothar Hahn. Funkbearbeitung Peter Goslicki, Regie Werner Grunow.